Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 3, Dresden, 3. Dezember 1789. Dass du dich an den Koadjutor gewendet hast, ist mir lieb und wird gewiss künftig nicht ohne Folgen sein. Gegen die Idee, an den Kurfürsten zu schreiben, habe ich gar nichts. Schaden kann es auf keinen Fall. Willst du, so lasse ich noch durch Huber Erkundigung einziehen, ob in der Art und Weise etwa eine gewisse Vorsicht zu beobachten ist. Hier hätte ich gern durch Graf Gessler den Mainzschen Gesandten aushorchen lassen, aber Gessler hat jetzt ein Attachement, wobei er sich selbst und alles vergisst. Den Titel lege ich bei. Der Brief des Koadjutors ist mit wahrem Interesse für dich geschrieben. Von Huber erfuhr ich schon vor langer Zeit, dass du sehr gut bei ihm stehst. Lass dich nur nicht in Erfurt anstellen. Es wäre denn unter sehr guten Bedingungen. Das Universitätswesen ekelt mich an. Du schreibst beiläufig von deiner Heirat. Lass mich doch wissen, wann sie vor sich geht und wie du die ökonomischen Hindernisse aus dem Wege geräumt hast. Ist denn das 8. Heft der Thalia fertig? Ich habe immer nur noch die ersten Bogen, die mir Göschen in Leipzig gegeben hat. Huber schreibt, dass das Manuskript zum 9. Heft beisammen sei. Mit seinem Stück ist er bei den Theatern nicht glücklich gewesen. Von Berlin hat er keine Antwort, aber von Wien, Dresden und Hamburg nichts als Körbe, obwohl mit schönen Komplimenten geschmückt. In Wien hat ein gewisser Schikaneder für ein Nebentheater ein Stück Hans Dallinger oder das heimliche Blutgericht aus den Szenen in der Thalia zusammengestoppelt, das so gut wie eine Parodie gewesen ist, auf welche das Stück selbst unmöglich folgen konnte. Für Hubers Beutel ist es freilich schlimm, aber seinem Stücke gereicht es beinahe zur Ehre. Wenn es einem Publikum nicht gefallen kann, bei dem Menschenhass und Reue so viel Glück gemacht hat. Es ist unglaublich, wie weit die Barbarei bei dem Theater auch hier noch geht. Ich komme jetzt gar nicht hinein, sondern bloß in die Oper. Hier habe ich sichern Genuss an guter Musik und an Bonaveris Spiel. Ist es wahr, dass dein Herzog aus preußischen Diensten gegangen ist und wieder nach Weimar kommt? Eben höre ich vom Grafen Gessler, dass er mit den Mainzschen Gesandten gesprochen hat, welcher geäußert, wer etwas dieser Art bei dem Kurfürsten durchsetzen wollte, müsste sich an Müller wenden. Dies wird dir freilich nicht behagen, und vielleicht gilt es nur von Personen, die nicht schon bekannt sind. Karl.